Mit deinem Gesang. Zigeuner, du hast mein Herz gestohlen, ich muss dich lieben, meine Lieben lang. Denn der Ton deiner Geige wirkt auf mich wie goldner Unger Wein und um das empfinden, braucht man nicht einmal selbst Zigeuner sein. Zigeuner, du hast mein Herz gestohlen mit deiner Geige und mit deinem Gesang.